Hinschmeißen, alles hinschmeißen, den Dienst quittieren. Verlass mich nicht, du einzig geliebt. Flüchten, flüchten, auch vor denen da draußen im verhexten Haus. Der Leutnant denkt es immer wieder, denkt es noch im Zuge nach Wien, während Ediths leidenschaftliche Zeilen ihm keine Ruhe geben. Ich flehe dich an, mein Geliebter, sei nicht grausam zu mir. Flucht, Flucht, nur Flucht. Er denkt es noch auf dem Wege zu Dr. Kondor. Dr. Emmerich Kondor, Florianigasse 97 im 8. Bezirk. Er denkt es noch, während der Fiaker durch die Straßen von Wien rollt. Ja, wohnt hier der Doktor? Ist aber noch nichts aus. Ist ausgefahren nach Meidling. Hat aber zur gnädigen Frau gesagt, dass er ganz bestimmt zum Nachtessen wieder da ist. Na, kommen Sie nur und warten Sie. Da können Sie ihn ersetzen. Eine arme Leutepraxis auf den ersten Blick. Sonderbarer Mensch, er könnte doch ein keckisch Falver allein reich werden, wenn er wollte. Der Leutnant wartet, blättert in den abgegriffenen und längst zeitlos gewordenen Zeitschriften, steht immer wieder auf, sitzt immer wieder nieder, schaut immer wieder zur Uhr. 7.12 Uhr. 7.14 Uhr, 7.15 Uhr, 7.16 Uhr, 7.25 Uhr, 7.35 Uhr. Warum kommt er denn nicht? Endlich. Er atmet auf. Aber das ist nicht sein Schritt. Die Tür zum Wartezimmer bewegt sich. Die Tür tut sich auf zu einem schmalen, schwarzen Spalt. Es ist wenig mehr zu erkennen in dem dämmerigen Zimmer. Ist jemand hier? Die Blinde, seine Frau. Mein Gott. Der Leutnant steht auf, verbeugt sich, begreift die Sinnlosigkeit noch, während er es tut. Ich warte hier auf den Herrn Doktor. Jetzt ist keine Ordination mehr. Wenn mein Mann nach Hause kommt, muss er zuerst essen und ausruhen. Verzeihen Sie, gnädige Frau, ich will dem Herrn Doktor nicht konsultieren. Ich wollte ihm nur eine Mitteilung. Es handelt sich um eine seiner Kranken. Meine Kranken, immer seine Kranken. Muss auch selbst krank werden, wenn man ihn nicht in Ruhe lässt. Heute Nacht um 1:30 hat man ihn geholt, heute früh um 7 ist er wieder weg und noch nicht zurück. Gehen Sie zu einem anderen Arzt. Es gibt Ärzte genug in der Stadt, an jeder Straßenecke 4. Sie tappt näher heran und wie schuldbewusst weicht der Leutnant aus vor diesem zornig erregten Gesicht. Lasst ihn doch essen und schlafen wie andere Menschen auch. Hängt euch nicht alle an ihn. Roh seid ihr alle. Nur eure Krankheit, nur eure Sorgen. Sonst kennt ihr nichts. Gehen Sie. Lassen Sie ihn in Ruhe, diese einzige freie Stunde am Abend. Selbstverständlich, gnädige Frau. Erlauben Sie nur, ich werde in einer halben Stunde telefonieren. Nein, nein! Nicht telefonieren. Den ganzen Tag telefoniert. Alle Fragen und Klagen. Einmal muss er seine Ruhe haben. Weg jetzt! Weg, habe ich gesagt! Und mit geballten Fäusten tappt die Blinde auf ihn zu. Sie lauscht. Das muss Kondor sein. Sofort lösen sich ihre verkrampften Züge, die Hände, die eben geballten, schließen sich flehend zusammen. Nicht ihn jetzt aufhalten. Nicht ihm was sagen. Er muss todmüde sein. Den ganzen Tag war er unterwegs. Bitte haben Sie doch Mitleid. Ach, du hast dem Herrn Leutnant Gesellschaft geleistet. Er übersah mit einem Blick die Situation. Wie lieb von dir, Clara. Und er streichelt ihr das Haar. Wie lieb von dir, Clara. Und seine Stimme streichelte gleichsam mit. Verzeih mir, aber ich habe dem Herrn doch erklären müssen, dass du erst dein Essen haben sollst. Verzeih, ich habe ihm gesagt, er soll lieber morgen wiederkommen. Diesmal, Kind, hast du dich aber mit dem Abschieden gründlich geirrt. Der Leutnant Hofmüller ist kein Patient, sondern ein Freund, der schon lange versprochen hat, mich zu besuchen, wenn er einmal in die Stadt kommt. Bleibt die Hauptfrage. Hast du auch für ihn etwas zum Nachtmahl? Oh nein, danke, ich muss gleich weiter. Ich darf den Nachtzug nicht versäumen. Ich wollte wirklich nur Grüße von draußen überbringen. Und das kann in ein paar Minuten geschehen. Ich bleibe wirklich nur 10 Minuten, gnädige Frau. Dieses eine Wort erhellt ihr Gesicht. Ihre Hand kommt ihm entgegen, eine sehr zarte, schmale, schon etwas verblichene Hand. Wie schade, dass Sie nicht mit uns speisen wollen, Herr Leutnant. Aber ich hoffe, Sie kommen ein anderes Mal. Sie tappt aus dem Zimmer. Die Tür bleibt offen. Der Leutnant hört die leisen, schlurfenden Schritte sich entfernen. Was ist passiert, Leutnant? Etwas nicht in Ordnung? Lesen Sie. 6-mal habe ich schon an dich geschrieben. Und jedes Mal jedes Blatt zerrissen. Ich wollte mich nicht verraten. Wochen und Wochen habe ich mich zurückgehalten. Aber nun weißt du, ich liebe dich. Also, und ich Dummkopf konnte sowas übersehen. Immer wieder dasselbe. Dass man hinter der Krankheit den Kranken nicht mehr spürt. Nun weißt du auch, für wen ich geheilt sein will. Nur für dich. Nur für dich. Verzeih mir, unendlich Geliebter, diese Liebe. Und um dies eine, vor allem flehe ich dich an. Fürchte dich nicht vor mir. Oh Gott, das arme, arme Kind. Glaub nicht, dass ich dich jetzt schon, krank und mir selbst widrig wie ich bin, jetzt schon besitzen will. Nur warten will ich. Geduldig warten,